Schillers Briefwechsel mit Carner, Teil 4, Jena, 4. Dezember 1791. Tue mir den Gefallen und besorge den Einschluss an Funk. Ich wollte, weil Geld dabei ist und ich seine Adresse nicht weiß, den Brief nicht unmittelbar an ihn absenden. Ich erwarte mit jedem Posttage einen Brief von dir. Distanzen kann ich dir jetzt noch nicht schicken, weil ich mit mehreren darunter noch nicht zufrieden bin und diese Arbeit lieber einige Wochen ruhen lassen will, dass sie mir wieder etwas fremd wird. Jetzt arbeite ich einen ästhetischen Aufsatz aus, das tragische Vergnügen betreffend. In der Thalia wirst du ihn finden und viel Kantschen Einfluss darin gewahr werden. Meine und meiner Lotte Gesundheit ist leidlich. Wir grüßen euch herzlich. Dein S.